wird wie nie ein Lichtschütze zuvor. Im Panzerabwehrzug, Regiment 104 mit seiner Pack 36 und er keinen Kampf verliert. Der Jüngste mit dem Ritterkreuz, zarte 19 Jahre alt und schon ein Held. Könnte allem hat sich nie entzeugt, hat sich immer wieder der Tod und der Kampf gestellt. Der Jüngste mit dem Ritterkreuz, zarte 19 Jahre alt und schon ein Held. Günther Halm hat sich nie gescheut, hat sich immer wieder den Tod und den Kampf gestellt. Beim Unternehmen Theseus war er auch dabei. Panzer schoss er bei Bierheim. Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse bekam er dafür. Ein junger Mann im Krieg mit dem richtigen Gespür. Der Jüngste mit dem Ritterkreuz, zarte 19 Jahre alt und schon ein Held. Günther Halm hat sich nie gescheut, hat sich immer wieder den Tod und den Kampf gestellt. Der Jüngste mit dem Ritterkreuz, zarte 19 Jahre alt und schon ein Held. Günther Halm hat sich nie gescheut, hat sich immer wieder den Tod und den Kampf gestellt. Der Jüngste mit dem Ritterkreuz.